Es ist jetzt schon 10 Jahre her, doch es kommt mir vor, als wenn es gestern wär. Damals, Mensch, Alter, weißt du es noch?